Erster Paulus kam nach Derbe und Lystra. Dort war ein Jünger namens Timotheus. Seine Mutter war eine gläubige Jüdin. Sein Vater war ein Grieche. Zweiter, die Brüder in Lystra und Ikonium empfahlen ihn. Dritter, Paulus wollte Timotheus mitnehmen. Er beschnitt Timotheus. Das tat er wegen der Juden in der Gegend. Sie wussten, dass Timotheus Vater Grieche war. Vierter, sie reisten durch die Städte. Sie erzählten den Menschen von den Regeln. Die Apostel und Ältesten in Jerusalem hatten diese Regeln beschlossen. Fünfter, die Gemeinden wurden im Glauben stärker. Jeden Tag kamen mehr Menschen dazu. Sechster, sie reisten durch Phrygien und Galatien. Der Heilige Geist erlaubte ihnen nicht, das Wort in Asien zu verkünden. Siebter, sie kamen nach Mysien. Sie wollten nach Bithynien gehen. Aber der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Achter, sie gingen an Mysien vorbei. Dann reisten sie nach Troas. Neunter, in der Nacht hatte Paulus einen Traum. Ein Mann aus Makedonien stand da. Er sagte, komm nach Makedonien und hilf uns. Zehnter, nach dem Traum wollten wir sofort nach Makedonien gehen. Wir dachten, Gott hat uns gerufen. Wir sollten dort die gute Nachricht verkünden. Elfter, wir fuhren von Troas ab. Wir segelten direkt nach Samothrake. Am nächsten Tag kamen wir nach Neapolis. Zwölfter, von dort gingen wir nach Philippi. Philippi war eine wichtige Stadt in Makedonien. Es war eine römische Kolonie. Wir blieben dort einige Tage. Dreizehnter, am Sabbat gingen wir aus der Stadt an einen Fluss. Wir dachten, dort ist ein Ort zum Beten. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die dort waren. Vierzehnter, eine Frau namens Lydia hörte zu. Sie verkaufte Purpurstoffe und kam aus Thyatira. Sie glaubte an Gott. Der Herr öffnete ihr Herz, so hörte sie auf Paulus' Worte. Fünfzehnte, Lydia und ihre Familie ließen sich taufen. Sie sagte, wenn ihr mich als Gläubige anseht, kommt in mein Haus und bleibt dort. Sie überredete uns. Sechzehnter, wir gingen wieder zum Gebetsort. Eine junge Frau traf uns. Sie konnte die Zukunft vorhersagen. Damit verdiente sie viel Geld für ihre Herren. Siebzehnter, sie folgte Paulus und uns. Sie rief, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes. Sie erzählen euch den Weg zur Rettung. Achtzehnter, das tat sie viele Tage lang. Paulus wurde wütend. Er drehte sich um und sagte zum Geist, ich befehle dir im Namen Jesu Christi, geh aus von ihr. Der Geist ging sofort aus ihr heraus. Neunzehnter, die Herren der Frau sahen das. Sie konnten kein Geld mehr verdienen. Sie packten Paulus und Silas. Sie zogen sie vor das Gericht auf den Marktplatz. Zwanzigster, sie brachten sie zu den Richtern. Sie sagten, diese Männer machen Ärger in unserer Stadt. Sie sind Juden. 21. Sie erzählen von Sitten. Wir Römer dürfen diese Sitten nicht annehmen oder ausüben. 22. Das Volk war auch gegen sie. Die Richter ließen ihre Kleider zerreißen. Sie ließen sie mit Stöcken schlagen. 23. Sie schlugen sie oft. Dann warfen sie sie ins Gefängnis. Sie sagten dem Wärter, bewache sie gut. 24. Der Wärter tat, was man ihm sagte. Er brachte sie in den innersten Teil des Gefängnisses. Er legte ihre Füße in einen Holzblock. 25. Um Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie lobten Gott. Die anderen Gefangenen hörten ihnen zu. 26. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses wackelten. Alle Türen sprangen auf. Die Ketten fielen von allen Gefangenen ab. 27. Der Wärter wachte auf. Er sah, dass die Gefängnistüren offen waren. Er dachte, die Gefangenen sind geflohen. Er zog sein Schwert und wollte sich töten. 28. Paulus rief laut, tu dir nichts an. Wir sind alle hier. 29. Der Wärter bat um Licht. Er sprang hinein. Er fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. 30. Er führte sie hinaus. Er fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? 31. Sie sagten, glaube an den Herrn Jesus. Dann wirst du gerettet werden, auch dein Haus. 32. Sie erzählten ihm das Wort Gottes. Sie erzählten es auch allen in seinem Haus. 33. In dieser Nacht nahm der Wärter sie mit. Er wusch ihre Wunden. Er und seine ganze Familie wurden sofort getauft. 34. Er brachte sie in sein Haus. Er ließ Essen für sie vorbereiten. Er freute sich mit seiner ganzen Familie. Sie hatten gelernt, an Gott zu glauben. 35. Am Morgen schickten die Richter Boten. Sie sagten dem Wärter, lass die Männer frei. 36. Der Wärter sagte zu Paulus, die Richter haben Boten geschickt. Sie wollen euch freilassen. Geht jetzt in Frieden. 37. Paulus sagte zu ihnen, sie haben uns öffentlich und ohne Urteil geschlagen. Wir sind römische Bürger. Sie warfen uns ins Gefängnis. Jetzt wollen sie uns heimlich wegschicken? Nein, sie sollen selbst kommen und uns herausführen. 38. Die Boten erzählten den Richtern, was Paulus sagte. Die Richter bekamen Angst. Sie hörten, dass Paulus und Silas Römer waren. 39. Die Richter kamen zu ihnen. Sie sprachen mit ihnen. Sie führten sie aus dem Gefängnis. Sie baten sie, die Stadt zu verlassen. 40. Paulus und Silas verließen das Gefängnis. Sie gingen zu Lydia. Sie trafen die Brüder und Schwestern. Sie sprachen ihnen Mut zu. Dann reisten sie ab.